Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Herzlich willkommen hier im freien Radio Berlin-Brandenburg zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Fünfter Mittwoch in diesem Monat. Letzte Woche waren wir nicht auf Sendung. Wir haben ja jetzt den vierten Mittwoch abgegeben, aber diesen Monat am fünften Mittwoch sind wir natürlich wieder da. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Herzlich willkommen. Heute in der Sendung... Radioaktiv Berlin heute mit zwei internationalen Themen. Zum einen ist eine Gerichtsentscheidung, die ja für den Journalisten Mumia Abu-Jamal gefallen ist, die recht positiv für ihn war im Dezember, jetzt von der Staatsanwaltschaft angefochten worden. Es ist noch sehr früh in diesem Verlauf dieses Verfahrens. Wir können noch nicht genau alle Details überblicken, weil wir werden nachher natürlich darüber reden. Genauso werden wir eine Kolumne von ihm haben, eine aktuelle. Aber der Sendeschwerpunkt heute, damit fangen wir auch an, ist ein Mitschnitt aus dem Zilona Gora in Friedrichshain, ein Veranstaltungsladen dort, ein selbstverwalteter. Und da waren in der vergangenen Woche Leute aus Rojava zu Gast und die haben über die aktuelle Lage berichtet, über den Krieg, was dort los ist, über die Verhandlungen mit den verschiedenen Großmächten dieser Erde und über die kurdische Selbstverwaltung. Und die Bedrohung natürlich durch Erdogan und die Türkei, die da mit Kriegsdrohung nicht nur Afrin ja eben angegriffen und eingenommen haben, sondern auch den Rest von Rojava bedrohen. Was da genau los ist, das wurde detailliert in der vergangenen Woche im Zilona Gora besprochen und das könnt ihr heute hier hören. Bevor wir anfangen, noch ein klein bisschen Musik und dann geht's los. Liberté, liberté pour faire quoi avec pays, ouais. Haïti, Haïti, chérie. Kendana, Bar Kaiman, voodoo ceremony, initiating Haitian liberation. Rushing waters, alabalas, there's no taming. Drown the orchestrators of this coup against their nation. Through political isolation, economic asphyxiation, Aristide was destabilized, he wouldn't agree to privatization. That's when the US IMF him with sanctions, a blatant defaces to the bicentennial celebration. The CIA organized landowners and merchants under Group 184 and conversions. Trained the legal insurgents, putting murders back into service. Papa Doc Lynchman, Fab henchmen, to which the media was wordless. But the people of Haiti are resilient, their future like their past will be brilliant. Black Jacobins be smashing the myth of white supremacy, both their legacy and destiny. It's time for death side. Ça passe, Vergangenen Freitag gab es in Zelona Agora, das ist ein selbstverwalteter Veranstaltungsladen in Berlin-Friedrichshain, einen sehr interessanten Vortrag von zwei Menschen aus Rojava. Die haben dort in Kurdisch und in Deutsch über die aktuelle Lage berichtet, vor allen Dingen natürlich, was viele Leute hier interessiert, was sie aus den Medien kennen, die Kriegsgefahr durch Erdogan und die Türkei. Aber wir haben an dem Abend dort mitbekommen, dass die Lage eigentlich eine ganz andere ist, als wie sie uns die Medien hier oft vorspielen und vor allen Dingen, dass ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, als uns hier oft Glauben gemacht wird. Die Medien sind doch eben sehr nah dran an den staatlichen Willen, Lenkungs- und Eingriffswillen der Regierung hier in Deutschland, als auch in der EU und NATO. Und ja, es war sehr, sehr interessant und wir haben den Beitrag etwas zusammengekürzt, weil sonst hätte hier gar nicht in die Sendung gepasst. Und wir haben natürlich die Übersetzung mehr in den Vordergrund gestellt, denn wir gehen davon aus, dass die meisten Menschen, die diese Sendung hören, nicht Kurdisch verstehen. Deswegen haben wir das natürlich mit der deutschen Übersetzung eher betont. Los geht's. Zur Einleitung, wir hatten ja die letzte Veranstaltung hier zu Defend Afrin. Wir wissen ja alles, damals die Mobilisierung und der Einmarsch konnte ja nicht verhindert werden. Und wie jetzt die Situation ist in Afrin, da werden wir nachher auch was dazu noch hören. Und es gibt ein bisschen Irritation, das wollen wir heute auch behandeln, weil die JPG ist ja noch einen Tag vor dem Erdogan-Besuch, haben sie noch einen Besuch in Moskau beim Außenministerium angemeldet, wo sie auch empfangen und eingeladen worden sind. Und ich denke mir, das war so ein bisschen auch die Ansage von Putin, dass er gesagt hat, er wird keine Einmarsch erstmal so befürworten oder zulassen wollen von Erdogan. Dann hat sich das ja jetzt gerade im Januar eine Frage nach der anderen aufgeschmissen, wie gesagt mit dem bevorstehenden Abzug der US-Truppen, was natürlich für die Kurden dann interessanterweise auch nochmal die Sicherheitslage dort verschärft. Die Türkei hat jetzt überall Truppen aufgezogen an der Grenze und die Türkei hat angekündigt, dass sie eine Sicherheitszone haben wollen von 30 Kilometern. Das heißt, das betrifft die ehemalig befreiten Gebiete in Kurdistan, unter anderem Kobane sozusagen, wo die Türkei ihre Ausweitung der Besatzung sozusagen in die Wege leiten will. Wir haben da auch schon die Antwort gehört, dass die JPG das nicht akzeptieren wird und das werden jetzt die aktuellen Fragen sein. Vorneweg sage ich heute erstmal, die Leila Hüven, eine HDP-Abgeordnete, die seit 77 Tagen im Hungerstreik gewesen ist, ist heute freigelassen worden. Das ist ein ziemlicher Erfolg, sage ich jetzt mal, auch für die Bewegung, weil es eigentlich in ganz Europa überall Kundgebungen in den letzten Wochen stattgefunden haben. Und ich denke mir, jetzt wo im März die Kommunalwahlen sind in der Türkei, wird die kurdische Bewegung auch innerhalb der Türkei wieder verstärkt mobilisieren. Aber das werden wir dann alles bei den Fragen dann behandeln und in die anschließenden Diskussionen. Wir haben von Kurdistan-Soli-Komitee gleich der Vertreter von PYD in Berlin eingeladen zu unserer aktuellen Diskussion. Wir sagen das voraus, wir gehen davon aus, dass zumindest die Mehrheit von Anwesenden verstehen oder wissen, wo Rojava liegt oder wo in der Karte, mit wem sind die Probleme und wie hat sich aufgebaut. Daher haben wir uns entschieden, dass wir nicht unbedingt ein Anfänger, also halt alles von Null anzufangen. Ich glaube, ihr kennt auch die Lage, ihr wisst, worum das geht. Aber trotzdem haben wir auch ein paar allgemeine Fragen, das, was der Genossen gegenüber gesagt hat, haben wir abgekürzt innerhalb der 4 bis 5 Punkte. Und daher begrüßen wir den Vertreter von PYD und ich stelle aber auch jetzt gleich die erste Frage. Der Vertreter spricht auch bevorzugt, in Kurdisch zu sprechen. Das heißt, ich habe die zwei Rolle, die Fragen zu stellen und auch gleich zu übersetzen. Die erste Frage von uns lautet, also gleich mache ich auch in Kurdisch, also wie schätzt du die aktuelle Lage in Rojava, aber auch allgemein im Nahen Osten? Rosha Rojava Chodebini, Rosha Naha Rojava Chidebe, Yachut Agar Tehandeki Basbo Mabike, Galex Basdake. Tut mir leid, ich kann nicht auf Deutsch gut reden, deswegen meine Kollege kann übersetzen, kann nur auf Kurdisch reden. Bu beri hamşteki slavores bu kese hazır. Mesela Rojava İro. Aktuell kann man sagen, in Rojava ist momentan Syrien. Der dritte Weltkrieg. Also wir nennen das der dritte Weltkrieg. Okay, das ist die Akteure sind okay, sind zwar nicht selber aktiv in Syrien, aber für uns ist auch ein Weltkrieg, weil die meisten Großmächte dort im Krieg sind. جبر او اتفاقی او معاهده سفر و لوزان و انا او تقریبا 100 سال سر بده Vor ca. 100 Jahre gab es zwei Abmachungen, Sèvres und Lausanne. Damals wurde Nahe Osten etwa aufgeteilt in dieser Form, wie wir heute kennen. Aber jetzt nach ca. 100 Jahren gibt es auch neue Versuche oder neue Pläne, wie man Nahe Osten allgemein etwas aufteilt. Wo wir nahe auf Schare gute kennen, die Nabari war der Ulte Kapitalismus. Du hast ein Jubo, mein Fiatecho. Also es gibt einen Krieg oder Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen kapitalistischen Akteuren, auch allgemein dort. Jeder versucht auch das zu tun, was sie am besten, was für sie das Beste ist. Das heißt, es hängt nicht mehr, noch lange nicht mehr darum, wer Recht hat und wer nicht, sondern jeder möchte ein Stück Kuchen für sich haben. Das mit der Redewendung war. Also so habe ich das übersetzt für euch. او معاهده سفر و انا دماغو اولاتي رجعتنا وين پارچکرن هناك سيستم او direkt nach dem Sèvres, aber auch Lausanne-Abmachung, da sind viele Akteure oder auch viele Regionen sind zustande gekommen. Und jetzt sieht so aus, als ob diese Regionen auch also in den großen Maßen auch Probleme haben. Also jetzt vor allem geht es auch darum, wer mit wem innerhalb einem Nationalstaat oder innerhalb einem Staat leben kann, aber auch wer nicht. Wo wir auch Bahara Araba das Becker, Tunis, Libya, Mısır, hatta Naha Gahaya, Yemen. Als der arabische Frühling gestartet ist oder losgegangen ist von Tunesien, dann hat auch in der kurzen Zeit die ganzen arabischen Länder, also so wie Libyen, Tunesien, auch sogar in Jemen und in Syrien verbreitet wurde. Das war ursprünglich auch ein Versuch, um dass die Sèvres und Lausanne-Abmachung oder die New, sagen wir mal, postkolonialistische Aufteilung der Staaten nochmal neu zu ordnen. Allerdings der arabische Frühling wurde von Erdogan, vor allem von Erdogan oder AKP-Regierung in der Türkei gleich dominiert. Und die radikalen, salafistischen Gruppierungen, die Erdogan-Partei nahestehen, wurden auch dominierter und die haben geschafft, die anderen Revolutionen gleich zu zerstören. Ja, die Kurdei am Karen Vision auch schon rasch hat er gesehen, Katar, das ist der Muslimana da, ja, ich werde lernen, nur Wunak Chebib. In der Revolution, die Idee einer Revolution wurden von diesen Salafisten geklaut und dann haben sie so eingesetzt, wie sie das wollen und da kann man auch sagen, dass diese Revolution gestorben ist und zwar innerhalb den islamischen Gruppierungen, die. Der Erdogan hatte sie. Ja, also von Erdogan wurde das geklaut. Ich werde auch dazu fügen, also es kommt immer wieder zu Wortgefechte zur libyschen Regierung und Erdogan, die bis heute Erdogan liefert große Massen von Waffen an den IS in Libyen, die eigentlich von Syrien dahin transportiert wurden. Also das wollte ich auch nochmal dazu fügen, in der arabischen Nachrichten, wer Arabisch lesen kann, kann man auch auf jeden Fall immer wieder diese Nachricht auch hören. Wir kommen wieder zurück auf Syrien, weil unsere Zeit reicht nicht, um über gesamte Bewegungen zu sprechen. arabische Länder, yani hamu walati arabe. Ja, also über arabische Länder zu sprechen, weil das so viel Zeit haben wir nicht. Okay. Ja. Wo am Sar Suri besaknen, de Suri da naha shar mabari dawlati. In Syrien kann man sagen, das ist ein Krieg, ein wahrer Krieg zwischen den kapitalistischen Akteuren. Wir wissen ja, bis vor kurzem in Russland war eine sozialistische Regierung, aber in der Putin-Regierung sind sie alles anders als eine sozialistische Regierung. Jedenfalls so sehen wir das. Wir können einfach sehen, dass in Syrien eine Auseinandersetzung gibt zwischen Macht, also ist es eine Machtkampf zwischen Türkei, Iran, Russland, USA und die Europäische Union. Jetzt mittlerweile auch die arabischen Länder aus den arabischen Halbinseln, Saudi-Arabien, Emirat, Bahrain, aber auch Katar, den wir immer wieder hören. Wir, die Kurden aus Rojava, haben wir das vorausgesehen. Wir wussten, dass auch dazu kommen würde. Daher haben wir versucht, oder wir haben bis heute geschafft, dass wir die dritte Linie zu wählen. Das heißt, okay, dritte Linie würde ich auch nachher fragen, was die dann. Dritte Linie, also na Regimera und na au Djebeli Regime, yani Muarada. Na. Herrlich, okay, die dritte Linie in Rojava bedeutet innerhalb der syrischen Revolution, wir haben uns weder auf der revolutionäre oder sogenannte freisyrische Armee aufgeschlagen, noch auf die Assad oder Damaskus Regime. Daher haben wir auch unsere dritten Linien gewählt. Das hatte auch unsere dritte Linie gewählt. Wir haben vorausgesehen, dass am Anfang der Aufstände die Muslimbruder, sagt man Islambruder oder Muslimbruder? Muslimbruder, genau. Muslimbruder, der arabische Name dafür, Ikhwan Muslimin, waren nicht viel besser als Assad-Regime. Und sie haben auch möglichst früh, aber auch sehr, sehr früh die freisyrische Armee oder die Aufstand gegen Assad komplett dominiert. Das heißt, wir hätten auch wählen müssen zwischen dem Muslimbruder oder Assad-Regime. Daher hatten wir keine andere Wahl, außer unsere Linie zu wählen. Wir sind selber die Augenzeuge, was passieren würde, als die Muslimbruder oder salafistischen Gruppierungen, der Name ist wie IS, der ist euch, glaube ich, alle bekannt, oder Al-Nusra. Al-Nusra ist die syrische Teil von Al-Qaida. Und die restlichen wie Ahrar al-Sham oder Sultan Murad, aber auch die anderen salafistischen, die haben sehr viele, unter vielen Namen und viele Fahnen. Aber alle sind gleich, also alle sind irgendwie das Gleiche für uns. Wir haben gesehen, was sie den Menschen antun, wenn sie in ein Dorf oder eine kleine Stadt einnehmen und reingehen. Daher hatten wir einfach keine Wahl. Das war am Anfang für uns klar, dass wir denen nicht anvertrauen. Das heißt, der Gegner war nicht nur IS, sondern IS ist einer von den vielen Gegnern gewesen. Am Anfang haben wir uns natürlich gefreut, dass, weil Assad war besonders schlimm gegen den Kurden in Syrien, und haben wir uns gefreut und wir dachten, wir können auch jetzt frei, aber auch mit den Oppositionen zusammenarbeiten. Aber der Gefahr war, hat nicht abgenommen, als die freisyrische Armee auch zustande gekommen. Und sie haben keine andere Wahl für uns gelassen, außer unsere Verteidigungseinheiten, die militärischen Verteidigungseinheiten zu bilden in Rojava. Die salafistischen Gruppierungen sind alle in Hände der Erdogan geraten. Also komplett alle wurden gleich von Erdogan kontrolliert. Aber finanziert der Silah und Mekanat dann und Berewadan der Bere Kurda Kharabukun Bukujinsana. Und die gesamte Gruppierungen, die salafistische Gruppierungen, die angeblich gegen Assad im Kampf waren, die waren natürlich gegen den Kurden, also viel mehr gegen den Kurden im Kampf, und sie waren ausschließlich von AKP-Regierung, von Erdogan-Regierung finanziert, auch ausgebildet. Also Finanzierung, ein großer Teil davon kam aus Katar. Katar ist ein Kleinstaat im arabischen Halbinsel. Aber in der Türkei wurden sie ausgebildet, natürlich viele militärische Lager waren auch in der Türkei, und auch viele logistischer Helfer und bis heute noch stehen diese Helfer und man sieht, dass auch die türkischen Verbündeten sind in der Region. Ganz kurz eine Ergänzung. Also mit anderen Worten, die Salafisten ist es nie gelungen, einen Mehrzugang zu kriegen. Da wurde in Latakia, in El Adik massiv gekämpft. Deswegen, egal was von Katar kommt oder von der Türkei, die Waffen können nie über den Landweg, in dem Fall eben in die Türkei, da reingebracht werden. Bevor eine große Massaker auf die Kurden kommt, also obwohl natürlich ja das passiert immer wieder, es kam zu Massakern, es kam auch dazu zu Massenmorden, daher hatten wir keine andere Wahl, außer unsere Verteidigungseinheiten zu organisieren und zu gründen und uns zu organisieren. Daher haben wir auch die YPG und YPJ gegründet. Für eine oder andere, die nicht wissen, YPG und YPJ bedeutet Volksverteidigungseinheiten. Volksverteidigungseinheiten und YPJ ist Frauenverteidigungseinheiten, genau. Ich werde mal so Masale, yani khatara wana galak sarmachebu taybat mantiq dabara Rojava. Von Afrin, also Afrin ist Nordwestsyrien bis zum Nordostsyrien, bis zum Sacho oder bis der irakische Grenze ist ca. 700 Kilometer. In dieser 700 Kilometer Streife leben nicht nur die Kurden, sondern ziemlich viele andere Volks- und Religionsgemeinschaften, so wie Syrian, wie Tscherkess, wie die Armenen, wie die Assyrer und die Araben, aber auch Turkmenen und Kurden. Okay, in vielen Stellen sind die Mehrheit Kurden, aber auch nicht überall. Und es musste auch eine Verteidigungs-, also es muss eine selbstorganisierte Verwaltung und Verteidigungseinheiten geben, weil die salafistischen Gruppierungen nicht nur auf Kurden, sondern auf allen abgesehen haben. Das heißt, die YPG und YPJ, die sind nicht nur die kurdischen Verteidigungseinheiten, sondern die sind die Volksverteidigungseinheiten, und zwar für die allen anderen Ethnien. Sie sind auch mittendrin und sie haben auch teilgenommen. Wir haben innerhalb der Plenars gesagt, es muss eine bewaffnete Einheit geben, um diese Streife oder diese Bündnis von unterschiedlichen Volks- und Religionsgemeinheiten gemeinsam zu schützen. Und dazu auch das Wort Rojava oder die Verwaltung entstanden. Als die IS auf einmal groß geworden ist, sie haben auch die Kurden angegriffen. Also das war extra dazu gegründet wurde, damit die Kurden angreifen. Aber nicht nur die Kurden, die Assyrer und die Syriani, die sind die, man kann sie Urchristengemeinschaften in Syrien oder auch im Nordirak nennen. Also sie nennen sich selber Syriani oder Ashuri. Ich wollte das nur kurz erklären. Sie haben auch unter IS gelitten und das heißt, waren nicht nur die Kurden, die Betroffenen waren nicht nur die Kurden dort. Die schnelle Verbreitung von IS war eine sehr große Gefahr. Ihr habt auch alle gesehen, dass IS innerhalb einer kurzen Zeit in fast gesamtes Syrien, vor allem in Mitte, im Norden, aber auch bis auf Damaskus-Grenze haben sich verbreitet, aber auch gleichzeitig großen Teil von Irak, also bis auf Nordwest-Irak, bis auf Mitte und südlichen Irak, bis auf die Sahara, haben sie auch das heißt auch, wir nennen das Sahara, die Wüste von Irak, Entschuldigung, nicht Sahara in Afrika. Innerhalb kurzer Zeit haben sie sich in diese Ecken komplett verbreitet. Dieses Gefahr war nicht nur für die Nahe Osten, Irak und Syrien oder für die Kurden, dieses Gefahr war für die restliche Welt. Weil wenn sie dort einmal so schnell rasch verbreiten, bedeutet gleichzeitig Gefahr für restliche Welt. Und man hat auch gesehen, dass IS blitzschnell auch in anderen Ländern im komplett anderen Kontinente sich verbreitet haben. Bis heute sind sie auch in Teile der Malaysia oder China, Afghanistan, in Libyen, in Mali. In Europa gibt es auch immer wieder Zellen. Also diese rasche Verbreitung bei uns war gleichzeitig ein großes Gefahr für die westliche Welt. Ich glaube, jeder von Anwesenden haben das zur Spur bekommen. Der wollte auch nochmal betonen, für die Anwesenden, aber auch für die vielen anderen Menschen, dieser Krieg, das was wir geführt haben, war nicht nur alleine für uns, sondern auch für die Menschheit gewesen. Dass wir sind dort vor Ort gewesen, wir haben auch ziemlich viele Gefallen, ziemlich viele Genossen verloren, ziemlich viele Menschen, gute Genossen von uns sind vor im Kampf gefallen. Ihr seht das auch, viele Internationalen sind auch dort gefallen. Aber bitte seht das nicht, dass das nur für Kurden war, sondern das ist für die Menschheit. Wir wollen das nicht angeben und sagen, ja, guck mal, die Welt, ihr schuldet uns und wir haben für euch gekämpft. Nein, auf keinen Fall. Wir finden die Zufriedenheit, dass wir dort dieser Kampf für die Menschheit geführt haben. Und wir sind bereit, auch in der Zukunft und für die anderen Feinde das Gleiche auch wieder tun. Deshalb fragen wir auch, da bitte steht auch bei uns. Also unterstützt uns. Meine Frage auch an der Genosse ist, dass, wie siehst du jetzt aktuelle Lage in Afrin aus und gibt es irgendein aktueller Plan dafür oder gegen diese türkischen Intervention in Afrin? Man hat auch gesehen, was die YPG und YPG in Afrin geleistet haben, aber auch, wie wir vorhin gesagt haben, Afrin ist geopfert, wurde zwischen den kapitalistischen Kräften. Afrin ist wie ein Spielzeug zwischen den kapitalistischen Kräften und Mächte, wurde auch mit Afrin verhandelt, genauso wie mit restlichen Syrien. Die Fortschritte der türkischen Bewegung, und zwar die Siege gegen IS, das was wir gesehen haben, also vergessen wir nicht, IS war nicht einfach, IS hatte gewaltige Waffenkasernen und auch gewaltige Einheiten. Nachdem wir IS besiegt haben und nachdem wir auch dafür, kurz davor waren, auch die erobertes Land von IS wieder zurück zu befreien, haben einigen kapitalistischen Kräfte oder die kapitalistischen Kräfte unter sich wollten eine Linie oder eine Grenze für die Kurden einsetzen. Daher haben sie sich Afrin unter sich aufgeteilt und sie wollten uns auch etwas zurückzudrängen. Deshalb Afrin wurde von Türkei auch angegriffen. Aber immer Afrin war der beste oder der ruhigste oder erhaltene Stelle in Syrien, war einzige Stelle, der von Bürgerkrieg nicht beschädigt wurde. Außerdem Afrin war eine tolerante Provinz. In Afrin lebten über 200.000 Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge. Jeder könnte in Afrin reingehen und jeder hat in Afrin sich wie zu Hause gefühlt. Und Afrin für uns ist ein erobertes Gebiet und unser Kampf hört nicht auf, solange Afrin besetzt ist. Und wir werden auch demnächst Afrin nochmal angreifen und wieder befreien. Meine dritte Frage an der Genosse ist Abzug von den Truppen von USA. Wie ihr alle wisst, dass die US-Armee hat angekündigt, dass sie möglichst bald Syrien verlassen. Und natürlich das begleitet von einer türkischen Gefahr oder von türkischen Angriffen. Daher frage ich der Genosse, dass er auch darüber etwas für uns spricht. Bevor wir über dieses Thema sprechen, ich möchte sagen, wir haben die YPG und YPG und die Verteidigungseinheiten nicht unter Erlaubnis von USA gegründet, sondern wir haben das schon vorher gegründet. Und wir waren auch mittendrin im Kampf gegen der IS, bevor die Amis überhaupt dort anfangen uns zu unterstützen. Die US-Armee kamen im Nahen Osten mit der Begründung, dass sie die IS bekämpfen. Die sind bis heute, man sagt, die Koalition gegen IS unter Führung von USA, aber ihre Anwesenheit und die kamen nach dem Kobani-Schlacht. Das heißt, vorher waren die Amis auch nicht dort, sondern relativ spät kam. Und wenn man die Amerikaner waren, und am Juarat Bejin Harren. Wir haben sie weder eingeladen, noch schmeißen wir sie raus. Nicht nur die Amis, sondern wir sind eine offene Verwaltung. Wir haben unsere Tür aufgemacht für jeden, der da hinkommt und uns unterstützt. Wir haben unser unser Prinzipien und wir haben auch unsere Philosophie. Und das nennen wir demokratische Selbstverwaltung. Und wir wollen eine autonome Regierung sein innerhalb der Syrien und wir wollen auf keinen Fall direkt von Damaskus regiert werden. Die Türkei ist die Krankheit der Kurden. Wir sind zwischen 40 bis 50 Millionen Kurden, die im Nahen Osten leben und die Türkei bis heute verleugnet. Jede kulturelle Existenz von uns. Und das ist komplett rechtswidrig, was in der Türkei abläuft und das, was sie verlangen, ist es auch nicht akzeptabel. Das ist nicht nur die Philosophie von Erdogan oder von AKP-Regime, sondern von türkischer Staat ist immer dieser Gedanke gewesen, das ist immer ihre Strategie gewesen, eine faschistische Regierung und auch Verleugnung nicht nur von Kurden, sondern von jeden anderen Minderheiten in der Türkei. Und in osmanischen Zeit sogar vor der Türkei-Staat, Wir haben von Armenien Massaker oder von Armenien Völkermorde gehört, aber auch haben sie mit den Skeletten auch die Wände ihren Wälder gemalt, nicht nur im Nahen Osten, sondern in den Toren von Wien, aber auch vieler südosteuropäischen Staaten. Wurden Menschen versklavt, geköpft. Also das heißt, dass es mit der Türkei, genauso in osmanischen Zeit wie heutiger Türkei, war immer so dieser Gedanke, immer dieser faschistische Gedanke war am Leben. Wir die Kurden natürlich haben nicht aufgegeben und wir waren und sind immer bereit für Kampf gegen diese faschistische Gedankengut und daher finden wir besser, dass wir die sozialistischen, aber auch die anderen linken und demokratischen Organisationen und Gruppierungen bitten, um uns beizustehen in unser Kampf gegen, weil, also in einem kurzen Satz bedeutet, unser Kampf ist ein Teil von Kampf gegen Faschismus. Er hat ein Beispiel erzählt von Russian Today. Oft geht man auch in den Pausenzeiten von den Sender. Das was alles, was sie zeigen, sind die Werbung von irgendeiner Kriegsmaschine, zum Beispiel wie ein Tank. Also da wird immer davon gesprochen. Wie viele Menschen können sie auch töten, wie effizient und wie präzise sind die Munition und was sind die Kräfte und so weiter. Er möchte sagen, ja, im Gegensatz zu unserer Verwaltung kämpfen wir auch mit den Mächten, die mit dem Tod handeln. Also ich bin jetzt dabei, es ist nicht direkte Übersetzung, aber ich mache relativ viele Fehler. Bitte, wenn irgendwas unverständlich ist, bitte sag mir Bescheid. Wie unsere marxistisch-leninistischen Genossen immer gesagt haben, Kapitalismus hat die Phasen aufsteigen, dann Stabilität und dann irgendwann Niedergang oder Untergang von Kapitalismus. Daher verlangen wir auch von allen sozialistischen, aber auch die linken Kräften, gemeinsam könnten wir Kapitalismus zum Niedergang zu bringen. Das ist eine gemeinsame Sache, das kann keine Kraft alleine machen. So können wir auch Sterben zu stoppen, so können wir auch Krieg und Sterben beenden. نه چند میلیاردر دخورچگی در پرا کن بکن و نیوه ملت دنیایش برچینه Das ist so etwa wie demokratische Selbstverwaltung sind wir der Meinung, die Welt kann eigentlich uns alle ernähren, solange wir auch gleichmäßig alles auf uns verteilen. Das ist unser Motto. Wenn wir ein paar Milliardäre nicht zulassen, dass die gesamte Vermögen von der Menschheit bei sich zu behalten. Das ist unsere Philosophie in Rojava. Das, was Sie haben, natürlich ist euer Lohn oder ist es Lohn von den Arbeitern. Das so sehen wir auch ein. Ich frage der Genosse jetzt, wie wir das von den Nachrichtenagenturen hören, kommt immer wieder zu Verhandlungssitzungen mit Assad-Regime oder mit Syrien-Regime. Wie schätzt du ein? Oder gibt es etwa Fortschritte in den Verhandlungen mit Assad im Augenblick? Bevor wir, das ist eine Korrigierung von meiner Frage. Es gibt in Syrien jetzt mittlerweile nicht mehr etwas, was wir Assad-Regime nennen. Es gibt jetzt momentan einen großen Teil von Syrien-Regime, es wird von Russland gesteuert, sogar Iran und Türkei haben auch mehr Macht in Syrien, USA hat auch mehr Macht in Syrien, aber Assad selber hat persönlich keine Macht in Syrien. Das sollte er uns sagen. Assad ist mittlerweile nur wie ein Stempel. Jeder möchte durch Assad seine eigene Anwesenheit dort in Syrien zu legitimieren. So wie ihr seht, in Syrien sind wir auch im Feuer. Und wenn man im Feuer ist, dann ist man bereit, mit jedem zu verhandeln. Und mit den Verhandlungen mit Assad läuft auch genauso wie mit jedem anderen. Daher gibt es tatsächlich Gespräche mit Syrien-Regime. Wir wollen nur wissen, wohin das uns bringen könnte. Wir sind auch nicht so wenig, ca. 30% von Syrien sind auch jetzt von demokratischer Selbstverwaltung regiert. Daher haben wir auch unseren Einfluss über die Stellungen in Syrien von Qasada. Qasada bedeutet die syrische demokratische Kräfte, die großen Teile davon sind die Yepege und Yepege. Aber auch die demokratische Selbstverwaltung. Natürlich sind wir, wenn wir in Verhandlungen treten mit Syrien-Regime, sind wir auch nicht so schwach. Wir sehen auch unsere Kräfte ein. Daher, also mit unserer Stärke sind wir auch bereit, in Verhandlungen zu treten. Ja, gut, okay. Bevor wir auch zu den Fragestellungen kommen, auf jeden Fall bin mir fast sicher, ich sehe ein paar Fragen, aber wurden noch nicht formuliert. Ich versuche ein bisschen das alles zusammenzufügen, nämlich diesmal aus Vogelperspektive allgemein über Nahosten. Was läuft momentan im Nahen Osten? Im Nahen Osten ziemlich viele Akteure haben auch ihren Charakter und Art ihren Anwesenheiten dort geändert, und zwar mehrfach. Die Amis kamen als Freund und auf einmal wahnsinnig Freund, dann sind sie auf einmal wieder Freund, genauso wie die Russen, genauso wie die Franzosen. Wenn man das etwa anguckt, das sieht so wie ein Monopoly-Spiel. Also ich glaube, bei Monopoly ist auch so, plötzlich zwei sind Partner, aber dann auch Gegner. Also irgendwie sowas läuft in Syrien. Das, was wir auf jeden Fall gesehen haben, und das war eine ganz klare Botschaft von uns gewesen, ist diese Rückenwendung von Putin, von Russland in Afrin, dass sie zugelassen haben, die türkischen Flugzeuge uns so dermaßen zu bombardieren. Das war eine klare und deutliche Botschaft, dass wir uns auf keinen Fall auf sie, aber auch auf den anderen nicht verlassen können. Insgesamt, wie der Genosse vorhin gesagt hat, die Amis sind weder eingeladen noch rausgeschmissen worden. Die kommen und gehen raus, natürlich, es gab Momente, da wo ihre Anwesenheit wichtig war, aber es gab wirklich auch Momente, da wo ihre Anwesenheit nicht wichtig war. Ich erzähle euch zum Beispiel es ist etwa wie ein Witz von einer Yepege-Kämpfer dort. Er hat einem amerikanischen Soldat gesagt, hat gesagt, egal was ihr uns gibt, wir lassen Monsanto nie rein bei uns. Monsanto. Also demokratische Selbstverwaltung hat sich nicht basiert, hat sich nicht verlassen auf gar keine andere kapitalistische Gruppierungen. Natürlich, wir sehen auch, wir wussten ganz am Anfang, dass die Ami nie unser Freund werden. Klar, wir wollen Demokratie, wir wollen, dass die Bevölkerung ihren Recht haben, ihren Zukunft planen, sie nicht. Daher ist es Heuchlerei, wenn wir traurig werden, wenn sie weggehen. Insgesamt hat die Lage ein kleines bisschen geändert. Das ist meine persönliche Einschätzung jetzt in diesem Augenblick. Wir erinnern uns, vor 3 Jahren, die gleiche Regierung, Koalition in Deutschland, also ich glaube, das interessiert mich, weil da in der Plakat stand, was ist die Rolle der Bundesrepublik oder GroKo-Bande in Rojava. Daher habe ich mich etwas für diese Frage vorbereitet. Vor 3 Jahren, Angela Merkel hat ein Flüchtlingsheim in der Türkei besucht und wurde Flüchtlingspakt unterschrieben zwischen europäischer EU und der Türkei. Natürlich, Deutschland hat das komplett dominiert. Deutschland wollte sehr gerne, dass dieser Pakt unterschrieben werden. Damals Merkel hat eine Sicherheitszone gefördert, damit man die Oppositionellen, von Türkei nahestehenden Oppositionellen, nämlich Al-Qaida, geschützt werden von russischen und syrischen Angriffen. Das ist die Forderungen der Angela Merkel gewesen. Zur Info, 3 Monate nach diesem Besuch von Angela Merkel in diesem Flüchtlingsheim wurden mindestens 70 syrische Frauen vergewaltigt von den türkischen Milizen in diesem Flüchtlingslager, da wo Angela Merkel war. Allerdings heute bin ich etwas überrascht, dass die Abgeordnete von CDU verlangen eine Sicherheitszone in Syrien, und zwar gegen Türkei für Schutz der Kurden. Das heißt, innerhalb 3 Jahre, gleiche GroKo hat seine Meinung so geändert. Ich sehe persönlich, damals Aleppo war noch unter Macht der Oppositionen. Aleppo ist eine riesige Industriebrache, und klar, Deutschland und Frankreich hatten Interesse, mit Hilfe der Türkei dort zu investieren. Mittlerweile Aleppo ist unter Macht der Assad und Russland. IS existiert nicht mehr, dass sie Öl und Gas verliefern. Und Idlib, diese Stelle, diese letzte Provinz, aber auch Shahba, da wo die Türkei und die anderen Terroristen Macht haben, die sind einfach zerstörte Länder und die sind einfach uninteressant für die europäischen Staaten. Daher, die Europäer sieht so aus, als ob sie langfristig nicht mehr hinter der Türkei stehen. Natürlich nicht aus großer Liebe mit der Kurden, sondern jetzt momentan sehen sie, die Lage hat für sie einfach massiv geändert. Sagen wir mal so, in einem ganz kurzen Satz, wegen der Anwesenheit der Kurden, Türkei hat gesamte oppositionelle Unwiderstand in Syrien, nämlich in seinem Territorium, an der Russland geschenkt, also auf eine Silbertablette an Putin geschenkt. Nur damit die Kurden nicht das Sagen haben. Also so, ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, mehr muss ich nicht reden. Ja, soweit unser Mitschnitt vom vergangenen Freitag aus dem Synagoga in Friedrichshain.